Wunden bluteten nur denn nicht stark, sprach er, ich lasse euch jetzt allein. Zur großen Armee kehr ich nun heim. Doch in Gedanken werde ich bei euch sein. In keiner Schlacht lasse ich euch allein. Bleibt treu dem Glauben, der euch regiert. Denn alles wird sterben, wenn ihr ihn verliert.